kalter Strom. Stundenlang hör ich dir zu. Bitte lass mich mal in Ruhe. Meckerst du über zu wenig Geld? Dass dir dein Leben nicht gefällt. Immer sind die anderen schuld. Laber mich nicht zu, quatsch mich nicht voll, lass mich endlich mal in Ruhe. Du kannst ruhig gehen, du hast freie Bahn. Nun komm nie wieder, tu mir das bloß nicht an. Du kommst hier einfach reingeschneit. Die alte Zeit.